Man spielt ein schauerliches Spiel mit mir. Ein Fluch liegt auf diesem Ort. Es steckt ein Tier in diesem irren Mann. Lässt er mich laufen oder greift er an? Ein Ausweg, schon bin ich fort. Was soll ich tun? Wo geht's hier raus? Der Kragen wird mir eng. Ein Spinnennetz, in dem ich wehrlos hänge. Ich höre Stimmen aus der Unterwelt. Man lacht, als ob man mich zum Narren hält. Es klingt wie schwarze Magie. Auf deine Antwort warte ich tagelang. Ob je ein Brief von mir nach außen drang, erfahr ich am Ende nie. Excellent.